Deutschlandfunk Kultur. Tonart. 50 Jahre 1968. Nicht schon wieder, könnten Sie jetzt denken. Wir haben uns in den letzten Monaten ja ausführlich hier mit diesem so symbolträchtigen Jahr beschäftigt. Aber es muss noch einmal sein. Der 16. Oktober 1968 ist nämlich ein ganz besonderer Tag. Einer von diesen Vorher-Nachher-Tagen im Jahr der Revolten. Ein Tag, nachdem nichts mehr so ist wie vorher. Unerhörtes passiert in Mexico City und auf den Plattenspielern rund um den Globus. Klaus Walter. Blick zurück. Am 16. Oktober 1968 erblickt ein Album das Licht der Welt, das die Rockmusik revolutioniert. Electric Ladyland von The Jimi Hendrix Experience. He completely redefined the relationships between rock, soul and blues and jazz. Er hat die Beziehung zwischen Rock, Soul, Blues und Jazz komplett neu definiert, sagt Charles Shaw Murray, Biograf von Jimi Hendrix. Hendrix, Sprössling einer Familie aus African Americans und Cherokees, der wilde schwarze Mann, vor dem sie alle Angst haben, vor allem die weißen Gitarristen aus dem britischen Rockadel. Die sind geschockt, als der wilde Hendrix in London landet und sein erstes Konzert gibt. Henry Rollins, der amerikanische Sänger und Autor, stellt sich das so vor. There's Jimmy Page, there's Jeff Beck, there's Eric Clapton. Da ist Jimmy Page, da ist Jeff Beck, da ist Eric Clapton. All diese Typen schauen zu und sagen, verdammt, ich habe die Zukunft der Gitarre gesehen und ich bin es nicht. I've seen the future of guitar, it ain't me. Eine Mischung aus Neid und Bewunderung schlägt Hendrix von seinen britischen Kollegen entgegen. Auch von Lemmy Kilmister von Motorhead. Der beneidet Hendrix allerdings nicht nur um seine musikalischen Qualitäten. As a sex symbol, he was like monstrous, because chicks just like there wasn't a dry seat in the house, do you know what I mean? Ein monströses Sexsymbol sei er gewesen. Es gab keinen trockenen Sitzplatz im Haus, meint Lemmy. Mit der Angst des weißen Mannes vor der Potenz des schwarzen Mannes spielt auch das Cover von Electric Ladyland. Darauf zu sehen sind rund 2 Dutzend junge Frauen, splitternackt. Was wir heute als sexistisch bezeichnen würden, gilt vor 50 Jahren als Ausdruck der sogenannten sexuellen Revolution und untermauert den Ruf von Hendrix als Gitarrensexmaschine. 25 Jahre später, im Herbst 1993, zitieren die Toten Hosen aus Düsseldorf das Cover von Electric Ladyland für ihr Album Reich und Sexy. Was hätte wohl Karl Marx gesagt beim Anblick von Campino und den nackten Frauen? Geschichte wiederholt sich, das eine Mal als große Tragödie, das andere Mal als Farce. Musikalisch sprengt Electric Ladyland die Grenzen der Rockmusik, wie wir sie kannten. Das Zeitalter der 3-Minuten-Single ist passé, es lebe das Album, die Langspielplatte, Betonung auf lang, abgekürzt LP. Im Falle von Electric Ladyland sogar eine Doppel-LP. LPs to us are like a personal diaries. That's why I like all the other songs we did. LPs seien wie Tagebücher, sagt Hendrix. Deswegen mag ich alle Songs, die wir aufgenommen haben. Auch Bob Dylan hat ein Faible für Jimi Hendrix, vor allem für einen ganz bestimmten Song aus Electric Ladyland. Er heißt All Along the Watchtower und ist eigentlich eine Art Folksong, geschrieben von Bob Dylan. Doch als Dylan hört, was Hendrix aus seinem Lied gemacht hat, spielt er Watchtower fortan nur noch im Electric Ladyland Style. Hier der Vorher-Nachher-Test. Das Original von Dylan. All along the Watchtower, princes kept the view. Und nachher The Jimi Hendrix Experience. All along the Watchtower, princes kept the view. All Along the Watchtower, ein Glanzstück aus Electric Ladyland, veröffentlicht am 16. Oktober 1968. Ein denkwürdiger Tag im Zeichen der Black Power. Bei den Olympischen Spielen in Mexico City kommt es zu einer Geste für die Ewigkeit. Es passiert bei der Siegerehrung im 200-Meter-Lauf. Tommy Smith, der Gewinner, und John Carlos, der Drittplatzierte, beide Afroamerikaner, steigen ohne Schuhe aufs Siegerpodest. Sie tragen schwarze Strümpfe. Bei der Nationalhymne schauen sie zu Boden und recken die Faust mit einem schwarzen Handschuh in den olympischen Himmel. Und because we're black athletes, what we were supposed to do is run real fast and go home, smile, get pats on the back and still be relegated to second class living. Von uns schwarzen Athleten wird erwartet, dass wir schnell rennen, dass wir gewinnen und lächeln und dann wieder nach Hause gehen, zurück in unser Leben zweiter Klasse, sagt Tommy Smith, der Olympiasieger. Das Bild der beiden schwarzen Athleten mit geballter Faust auf dem Siegerpodest wird zum Inbegriff von Black Power. Ich soll da stehen und zur Flagge aufschauen, mit der Hand auf meinem Herzen. Ich soll stolz sein, weil diese Flagge mich repräsentiert? Nein, das tut sie nicht. Nach dem Auftritt werden Tommy Smith und John Carlos nach Hause geschickt. Sie dürfen nie mehr für die USA starten, sie verlieren ihre Jobs und bekommen Morddrohungen. James Brown und Jimi Hendrix. 50 Jahre Electric Ladyland. Klaus Walter ging der Frage nach, was von diesem Album übrig geblieben ist.